Leben, ich komme. Leben, ich komme. Leben, ich komme. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je geben könnte. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je geben könnte. Die Menschheit will von mir das Mögliche, das ich nicht geben kann. Verdammte Menschen, bring dich um, solang's noch geht. Irgendwann ist es zu spät, dann ist Dummheit wirklich dumm. Bring dich um, solang's noch geht. Irgendwann ist es zu spät. Wer meine Gedanken errät, darf mich haben für Jahr und Tag. Nur müsst ihr wissen, ich bin für niemanden so, wie er mich mag. Mein Leben gehört mir, das sage ich dir. Mit mir kann man nicht spielen, gegen mich kannst du nur verlieren. Lust auf ein Spiel? Lust auf ein Spiel. Die reine Selbstkontrolle ist es, die nun mein Denken verwaltet. Und ihr, die ihr euch steuern lasst, euch kann ich nur sagen, welche Last, die ihr freiwillig auf euch legen lasst. Leben, ich komme, doch ohne euch, welch eine Wonne, mein Leben läuft auch ohne euch. Ich bin nicht klein, ich bin der Mensch, der alles tut. Ich hab den Mut zu sagen, was mir wichtig ist, zu sagen, was du für mich bist, zu sagen, was ihr alle denkt und was in euren Hirnen ganz weit hinten festhängt. Für ein Leben ohne Frust hab ich ohnehin zu viel gewusst. Um zu sein, so wie ich bin, müsste ich woanders hin. Darauf hab ich keine Lust und so bleib ich hier. Auch wenn die Menschen zu viel von mir verlangt und sich jeder um ein wenig haben rankt. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je geben könnte. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je geben könnte. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je geben will. Oh Mensch, sag mir doch, einst da hast du mich gemocht. Mit der Zeit wurde es weniger, doch wie konnte es nur immer und immer weitergehen? Bist du mir den letzten Funken Hoffnung, all meine Wünsche und Gefühle einfach so genommen? Hast mir entrissen mein Wissen, hast mich mit meiner Meinung in eine dunkle Ecke gedrängt. Hättest du mich lieber gleich von Anfang erhängt? Du tust mir leid, wann ist es soweit, dass ich dieses Spiel gewinn? Vor Jahren angefangen, noch nicht zum Ende gekommen und wir mittendrin. Hat das überhaupt noch einen Sinn? Und doch die Tage sind gezählt. Ihr habt das falsche Ende gewählt. Ihr habt das falsche Ende gewählt. Zeit will von mir nicht mehr, als ich von ihr nie wollte. Die Menschheit will von mir viel mehr, als ich je von ihr wollen werde. Ihr habt mir alles geraubt, habt mir mein Leben verbaut, meinen Ausweg vergittert, mich eingesperrt, bis mein Herz verbittert. Ihr habt geglaubt, damit könnt ihr mich stoppen, doch muss ich euch sagen, ich lebe noch und kann euer Leben um Weiten toppen. Menschheit will von mir nun nichts mehr, denn ich träume von dem Tag, an dem die Gerechtigkeit gegen die Lüge siegen wird. Und solange bleib ich hier.